Blumendusche und Spitzenklasse. Haribo, mach die doch hoch. Und ab ans Leben so. Weißt du, warum ich gebrochen werde? Nimm den Husten nicht so spät, jetzt kommt der Hustinettenbär. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, Hustinetten, Hustinetten. In der Stadt und wähle dich in deinem Kopf. Ich zerre dich in ein Kaufhaus rein und du denkst, da wolltest du hinein. Ich leg deinen Willen still und du tust alles, was ich will. Ich hämmer dir die Wirtslos ein und du kaufst deine Seele ein. Ich hämmer dir die Wirtslos ein und du kaufst deine Seele ein. Ich bin der Wachschröder. Du bist nur ein Konsumtourist. Das ist alles, was du bist. Ich jag dich über die Konsumrennbahn und du kommst alles in deinem Bahn. Ich bring dich nach Haus, doch du hängst nur rum. Lass dich in Ruhe, du bleibst so stumm. Die Einkaufstüten, die schmeißt du gleich weg. Mach auf, wer war bestimmt kein Dreck. Die Einkaufstüten, die schmeißt du gleich weg.